Teil 3 Interview mit Marcel. Marcel kommt oft in die Arche. Das ist eine soziale Einrichtung für Kinder und Jugendliche. Du hörst gleich ein Interview mit ihm im Radio. Lies zuerst die Sätze 10 bis 14. Du hast dafür eine Minute Zeit.